Erster Safatja, Gedalja, Juchal und Paschur hörten die Worte, die Jeremia zum gesamten Volk sprach, während er sie warnte. Zweiter Jeremia sagte im Namen Gottes, dass jeder in der Stadt durch Krieg, Hunger oder Krankheiten sterben wird, während diejenigen, die sich den Babyloniern ergeben, am Leben bleiben. Dritter er erklärte deutlich, dass diese Stadt sicher von der Armee des Königs von Babel erobert werden würde. Vierter daraufhin forderten die Beamten den König auf, Jeremia zu töten, weil er die Soldaten und das Volk mit seinen Reden entmutigte und nur Unheil brachte. Fünfter König Zedekia antwortete ihnen, dass sie mit ihm machen könnten, was sie wollten, da er gegen ihren Willen nichts ausrichten könne. Sechster sie nahmen Jeremia und ließen ihn mit Seilen in eine schlammige Zisterne hinab, in der er tief im Schlamm versank, da dort kein Wasser war. Siebter Ebed-Melech, ein Äthiopier aus dem Palast, hörte davon, dass Jeremia in die Zisterne geworfen worden war, während der König am Benjamin-Tor saß. Achter daraufhin verließ Ebed-Melech den königlichen Palast, um persönlich mit dem König über diese Ungerechtigkeit zu sprechen. Neunter er sagte dem König, dass die Männer böse gehandelt hätten, weil Jeremia in der Zisterne verhungern würde, da es in der Stadt kein Brot mehr gab. Zehnter der König befahl Ebed-Melech, drei Männer mitzunehmen und Jeremia aus der Zisterne zu holen, bevor er dort sterben würde. Elfter Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und holte aus einem Lagerraum im Palast alte, zerrissene Stoffe, die er an Seilen zu Jeremia hinunterließ. Zwölfter er rief Jeremia zu, dass er die Stoffe als Polster unter seine Arme legen sollte, damit die Seile ihn beim Hochziehen nicht verletzten. Dreizehnter dann zogen sie Jeremia mit den Seilen aus der Zisterne heraus, woraufhin er im Hof der Wache bleiben dürfte. Vierzehnter König Zedekia ließ Jeremia zu einem geheimen Treffen am Tempel bringen und bat ihn, die volle Wahrheit zu sagen und nicht zu verheimlichen. Fünfzehnter Jeremia fragte den König, ob er ihn töten würde, wenn er die Wahrheit sagte, oder ob der König überhaupt auf seinen Rat hören würde. Sechzehnter der König schwor Jeremia heimlich, dass er ihn weder töten noch an die Männer ausliefern würde, die nach seinem Leben trachteten. Siebzehnter Jeremia erklärte, dass Zedekia und seine Familie am Leben bleiben würden, wenn er sich den Offizieren des Königs von Babel ergäbe. Achtzehnter wenn er sich jedoch nicht ergeben würde, würde die Stadt von den Babyloniern niedergebrannt werden und er würde ihren Händen nicht entkommen. Neunzehnter König Zedekia gestand, dass er Angst vor den Juden hatte, die bereits zu den Babyloniern übergelaufen waren und ihn verspotten könnten. Zwanzigster Jeremia versicherte ihm, dass dies nicht geschehen würde, wenn er Gott gehorchte, damit es ihm gut ginge und er am Leben bliebe. 21. Er warnte ihn jedoch, dass Gott ihm gezeigt habe, was passieren würde, wenn er sich weigerte, sich zu ergeben. 22. Alle Frauen im Palast würden zu den Babyloniern gebracht werden und sich darüber beklagen, dass Zedekias Freunde ihn betrogen und im Stich gelassen hätten. 23. Seine gesamte Familie würde gefangen genommen werden, die Stadt würde brennen und er selbst würde dem König von Babel ausgeliefert werden. 24. Zedekia befahl Jeremia, niemandem von diesem Gespräch zu erzählen, damit er nicht sterben müsse. 25. Er sagte, dass die Beamten ihn vielleicht befragen würden, was er mit dem König besprochen habe, und ihm mit dem Tod drohen könnten. 26. In diesem Fall sollte Jeremia sagen, dass er den König nur gebeten habe, ihn nicht zurück in das Haus Jonathans zu schicken, weil er dort sterben würde. 27. Als die Beamten Jeremia tatsächlich befragten, antwortete er genauso, wie der König es ihm befohlen hatte, so dass sie ihn in Ruhe ließen. 28. Jeremia blieb im Hof der Wache gefangen, bis Jerusalem schließlich von den Feinden eingenommen wurde.